sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im März beginnen wir mit Lektionen in Gewaltfragen, dem Staatsterror von 1919. Dann schauen wir nach Afrika und zum kolonialen Digitalismus und einem Artikel aus der Zeitschrift Delight. Wir schauen zur Kohlekommission und zu den Fridays for Future. Unser erster Artikel aus der Analyse und Kritik vom 19. Februar 2019 ist ein historischer Rückblick auf das Jahr 1919 und dieser Artikel heißt Lektion in Gewalt. Der Staatsterror des Jahres 1919 sollte künftige linke Umtriebe verhindern. Er stärkte die Rechten, allen voran die späteren Nazis. Die Morde an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 1919 waren längst nicht das Ende der konterrevolutionären Gewalt in Deutschland. Die sozialdemokratischen Komplizen der Mörder versuchten zunächst einmal, Spuren zu verwischen. Auf einer SPD-Kundgebung in Kassel am 16. Januar, wenige Stunden nach den Morden, geisterte Philipp Scheidemann, SPD, ab Februar 1919 Regierungschef der neu gegründeten Weimarer Republik, den Fanatismus der Ermordeten, die nun selbst Opfer ihrer eigenen blutigen Taktik geworden seien. Wie ein wahnsinniger Bruder, der die eigene Familie bedroht, hätten sie und ihre russisch-terroristische Taktik nur in einem Akt der Notwehr gestoppt werden können. Die vielen bürgerlichen Blätter, die Scheidemanns Rede abdruckten, machten aus ihrer Genugtuung über die Morde kein Hehl. Für den 25. Januar, den Tag der Trauerfeier, untersagte die Regierung sämtliche Versammlungen in Berlin-Mitte. Selbst unter dem alten System hat es keine Regierung gewagt, eine Trauerfeier in so brutal gewaltiger Weise zu stören, schrieb die Freiheit, die Zeitung der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, USPD. Trotz des Verbots und im Angesicht der mit Maschinengewehren und Kanonen aufmarschierten Truppen gingen Zehntausende auf die Straße, um von den beiden Symbolfiguren der Revolution Abschied zu nehmen. Ein neuer revolutionärer Impuls konnte von der machtvollen Demonstration nicht ausgehen. Zu offensichtlich war, wer die Kraftprobe der vergangenen Wochen für sich entschieden hatte und mit welchen Mitteln. Schon am 21. Januar hatte Gustav Noske, SPD, verkündet, innerhalb nur einer Woche seien 22.000 neue Freikorpsmitglieder rekrutiert worden. In den nächsten 2 bis 3 Wochen solle die Truppe auf 50.000 Mann anwachsen. Diese gehörten, schreibt der Militärhistoriker Wolfram Wette, zu einem harten Kern von einigen 100.000 Berufsmilitärs sowie von jungen, von Frontdienst geprägten Offizieren und Unteroffizieren. Noskes Aufruf, so Wette, folgten nun vornehmlich revolutionsfeindlich eingestellte Desperados, rechtsradikale politische Heißsporne sowie radikal antisemitisch und antibolschewistisch eingestellte Offiziere. Im Laufe des Jahres 1919 wuchs die Truppe, nach Noskes Angaben, auf fast 400.000 Mann, verteilt auf 68 anerkannte Freikorps. Einer ihrer Anführer, General Georg Ludwig Rudolf Merker, zwischen 1904 und 1907 Heerführer im Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama, sprach später offen aus, was Ebert und Noske von den konterrevolutionären Truppen erwarteten. Im Kampf der Reichsregierung gegen die Linksradikalen handelte es sich ausschließlich um die Erhaltung der politischen Macht. Auftrag der Freikorps war es, so Merker weiter, die Räteherrschaft zu beseitigen, wo sie noch bestand. Bei den bürgerkriegsähnlichen Kämpfen im revolutionären Hochburgen wie Bremen, im Ruhrgebiet und in Thüringen starben Tausende. Seit Januar 1919, schreibt der irische Historiker Mark Jones, war die sozialdemokratische Regierung entschlossen, militärische Gewalt zur Basis ihrer Herrschaft zu machen. Eine pädagogische oder vorgeführte Gewalt, um dem Volk eine drastische und leicht verständliche praktische Lektion zu erteilen, dass sie nicht davor zurückschreckte, linker Gewalt ein Mehrfaches an staatlicher Gewalt entgegenzusetzen. Berlin wurde zum Schauplatz besonders brutaler konterrevolutionärer Gewalt. Dort hatten die Belegschaften großer Betriebe am 3. März 1919 den Generalstreik beschlossen. Sie forderten unter anderem die Sozialisierung der Schlüsselindustrien und die Anerkennung der Arbeiterräte, sahen sich aber schon am 8. März gezwungen, den Streik abzubrechen. Der Rachefeldzug der Konterrevolution ging dennoch weiter. Dabei setzte das von Hauptmann Waldemar Pabst und General Walter von Lüttwitz angeführte Militär neben Maschinengewehren auch schwere Artillerie in Wohngebieten ein. Zwischen dem 3. und dem 16. März kamen, vor allem in Lichtenberg und weiteren östlichen Berliner Bezirken, mehr als 1200 Menschen ums Leben. Der linke Publizist Karl Retzlaff schrieb in seinen Erinnerungen von einem Massenmorden, wie es in Deutschland seit den Bauernkriegen nicht vorgekommen war. Den Befehl dazu gab Noske, seit Februar 1919 Reichswehrminister. Jede Person, die mit Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Ermordet wurden auch massenhaft ZivilistInnen, bei denen im Rahmen willkürlicher Hausdurchsuchungen Waffen gefunden wurden. Unter denen, die unmittelbar nach ihrer Verhaftung erschossen wurden, war auch Rosa Luxemburgs langjähriger Gefährte Leo Jogiches, KPD, Redakteur der Roten Fahne. Der Schriftsteller Alfred Döblin, Augenzeuge der grausigen, unerhörten, erschütternden Dinge der Eroberung Lichtenbergs durch die weißen Truppen, sah Klassenhass und Rachegeist als Impuls für die Orgie rechter Gewalt. Gleichwohl machten die Konterrevolutionäre die Gegenseite für die Eskalation verantwortlich. So begründete Noske seinen Schießbefehl vom 9. März 1919 mit der Grausamkeit und Bestialität der gegen uns kämpfenden Spartakisten. Dabei war die Nachricht von einem spartakistischen Massenmord an 60 Lichtenberger Polizeibeamten frei erfunden. Geglaubt wurde die Grollgeschichte dennoch. Nicht nur von den Mitgliedern der Weißen Mordkommandos, sondern auch von der Presse, das sozialdemokratische Zentralorgan, vorwärts eingeschlossen. Als revolutionäre Bestien in Menschengestalt angeklagt, wurden auch anonyme Ausländer, Russen oder Galizier, letzteres verstanden als Synonym für osteuropäische Juden. Noske dagegen, der Ordnung geschaffen hatte, war der Held, für die bürgerliche Presse, aber auch für die neu gewählten Abgeordneten der Nationalversammlung in Weimar. Unter donnerndem Applaus machte er dort am 13. März 1919 nicht nur USPD und KPD für die Opfer verantwortlich, sondern dankte auch ausdrücklich den Mördern. Die freiwilligen Truppen wurden beschimpft und verlästert, trotzdem wir es lediglich diesen Männern zu verdanken haben, dass wir nicht in ein grauenhaftes Chaos versanken. Besonders brutal wütete die Konterrevolution auch in Bayern. Dort hatte Kurt Eisner, USPD, am 8. November 1918 den Freistaat Bayern ausgerufen, dessen erster Ministerpräsident er wurde. Nach Eisners Ermordung am 21. Februar 1919 durch den völkisch-nationalistischen Studenten Anton Graf von Valley geriet die revolutionäre Bewegung in die Krise und es entstand eine Art Doppelherrschaft. Der Landtag wählte den Mehrheitssozialdemokraten Johannes Hoffmann zum Ministerpräsidenten einer Minderheitsregierung. Dagegen proklamierte der Zentralrat der Bayerischen Republik und der Revolutionäre Arbeiterrat von München am 7. April die Bayerische Räterepublik. An ihrer Spitze standen zunächst pazifistisch und anarchistisch orientierte Persönlichkeiten wie Ernst Toller, Erich Mühsam und Gustav Landauer. Wenig später die KPD-Mitglieder Eugen Levinet, Max Levien und Rudolf Egelhofer. Militärische Angriffe gegen die Räterepublik und ihre Rote Armee kamen zunächst von Freikorps, dann von regulären Truppen der Berliner Regierung, die ab Mitte April mit 35.000 Soldaten zur Reichsexekution in München einmarschierten. Angestachelt wurden sie durch Gerüchte über Gräueltaten der Revolutionäre, von denen sich genau eines als wahr erwies. Als Vergeltung für die vermeintliche Ermordung von 11 Rotgardisten in Grünwald erschossen Revolutionäre 10 Geiseln, die sie im Luitpold-Gymnasium festgesetzt hatten. 7 der Internierten waren Mitglieder der extrem rechten Tude-Gesellschaft. Es nützte nichts, dass sich die Räte von der bestialischen Tat distanzierten. Der Geiselmord wurde zu der Gewalttat, die mehr als jedes andere Einzelereignis das Bild prägte, schreibt Mark Jones. Dabei war die Opferbilanz eindeutig. den 38 Soldaten der konterrevolutionären Regierungstruppen und Freikorps, die bei der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik starben, stehen 233 Kämpfer der Roten Armee und 335 ZivilistInnen gegenüber, die für Spartakisten gehalten wurden. Hinzu kommen hunderte weitere Opfer des rechten Terrors, darunter 52 russische Kriegsgefangene, die von Freikorpsmitgliedern erschossen wurden. Kaltblütig ermordet wurden auch 30 Mitglieder des katholischen Gesellenvereins St. Josef, in denen ihre Mörder Spartakisten vermuteten. Nach dem Ende der Räterepublik wurden insgesamt 2200 ihrer AnhängerInnen zum Tode oder zu Haftstrafen verurteilt. Auf den militärischen Sieg der Konterrevolution folgte der politische. München wurde zur Brutstätte des Faschismus in Deutschland und von den Nazis später als Hauptstadt der Bewegung verehrt. In den Freikorps waren schon 1919 spätere Nazi-Größen aktiv beteiligt, darunter der 1934 ermordete SA-Führer Ernst Röhm, der spätere Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess und Reichsführer SS Heinrich Himmler. Das am 6. März von der Weimarer Nationalversammlung beschlossene Gesetz zur Bildung einer vorläufigen Reichswehr, schreibt der Historiker Ralf Hofrogge, legalisierte faktisch die Freikorps. Zeitgleich mit der Vernichtung der republikanischen Truppen wurden damit die rechtsradikalen Verbände als Armee des neuen Staates institutionalisiert. Ein schwerer Geburtsfehler, der entscheidend zum Untergang der Weimarer Republik beitrug. Noch drastischer formulierte es Mark Jones: Die von den Regierungstruppen und Freikorps begangenen Gewaltexzesse waren Teil des Gründungsaktes der Weimarer Republik und zugleich ein entscheidender Schritt zu den Schrecken des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs. Nach der nächsten Musik kommen wir von 1919, als sich die SPD mit den Freikorps, den späteren Faschisten, verbündete, zu dem kolonialen Digitalismus. Von 1919 kommen wir zum digitalen Kolonialismus und der digitalen Erschließung Afrikas. Hierzu haben wir einen Artikel von dem Kapulku-Redaktionskollektiv euch eingelesen. Dieses Redaktionskollektiv hat mehrere Zeitschriften zu Tails herausgebracht. Tails ist die Möglichkeit, ein Betriebssystem nur auf einen Stick zu haben, diesen anzuschließen an den Computer, bevor er hochfährt. Es ist eine Linux-Version und hiermit ist es möglich, mit Tor möglichst weitgehend der Überwachung der eigenen Internetaktivitäten entgegenzuwirken. Und außerdem hat dieses Kapulku-Kollektiv auch ein neues Magazin herausgegeben im Dezember letzten Jahres und dieses Magazin heißt Delayed, digitale Fremdbestimmung und hierzu ein Artikel zu Afrika und wie sich dort die Digitalisierung gestaltet. Kolonialer Digitalismus in Afrika. Bislang repräsentiert Afrika lediglich Ursprung und Ende der digitalen Wertschöpfungskette als Rohstoffquelle seltener Erden als Müllhaufen für digitale Hardware. Die Digitalisierung und vor allem auch die eigentliche Wertschöpfung findet woanders statt. Heute wird die Vernetzung Afrikas als das große Zukunftsprojekt und als zentrale Chance gefeiert, sich aus der Armut zu befreien. In den USA und Europa verlangsamt sich das Wachstum der Tech-Giganten auf dem Gebiet der digitalen Erschließung bisher unterverbundener Regionen. Hier gibt es bereits Sättigungserscheinungen, Insbesondere bei den sozialen Netzwerken, die am wenigsten angebundenen Länder kommen allesamt aus Afrika. Dort arbeiten nicht nur Facebook und Google, sondern auch ihre chinesischen Kontrahenten aus dem Hause Tencent und Alibaba daran, ihre digitalen Netze über den nach Asien zweitgrößten Kontinent zu werfen. Per Ballon oder Drohne sollen auch die Bewohnerinnen der entlegensten Regionen an- und eingebunden werden. Nicht nur einen Großteil der brachliegenden Produktivität, sondern auch soziale Prozesse anzapfen und reorganisieren. Das ist erklärtes Ziel. Facebook geht hier besonders selbstbewusst vor. Neokoloniale Bevormundung. Facebook gibt vor, mit seinem Angebot Free Basics die digitale Spaltung der Welt beseitigen zu wollen. 4 Milliarden Menschen, insbesondere im globalen Süden, will Facebook mit seinem Projekt erstmals ins Internet bringen. Doch statt auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung einzugehen, teilt der Werbekonzern das Internet in mehrere Klassen, versucht die Nutzerin auf die eigene Plattform zu lenken und sammelt dabei möglichst viele Daten über Standorte und Gewohnheiten der Nutzerinnen. Dazu kooperiert das Unternehmen mit lokalen Mobilfunkanbietern und stellt Free Basics als Handy-App in mittlerweile 65 Ländern Afrikas, des Mittleren Ostens, Asiens und Mittelamerikas bereit. In der App sind neben Facebook auch abgespeckte Versionen anderer Dienste sowie eine Reihe anderer Webseiten enthalten. Diese werden an die oftmals schwächere Netzinfrastruktur der jeweiligen Länder angepasst, ohne Bilder und Videos. Der Zugriff ist kostenlos. Wer auf den Rest des Internets zugreifen möchte, muss zahlen. Derzeiten nutzen mehr als 50 Millionen Menschen das in Anführungszeichen umsonst Angebot von Free Basics. Facebook führt Leute nicht an das offene Internet heran, wo sie Dinge lernen, erschaffen und bauen können, sagt Ellery Beidle, Sprecherin der Medienaktivistinnengruppe Global Voices. Facebook baut dieses kleine Netz auf, das Nutzer zu passiven Konsumenten zumeist westlicher Inhalte macht. Das ist digitaler Kolonialismus. Die Suchergebnisse nicht unterstützter Suchmaschinen außerhalb des winzigen Angebots werden angezeigt, aber Mensch kann sie nicht anklicken. Das bedeutet, dass Nutzerinnen nur die Überschrift vieler Artikel, aber nicht deren Inhalt lesen können. Fake News lassen sich so nicht erkennen. Bei diesem Angebot fehlen wichtige Webseiten, die Ghana nutzen wollen, sagt Kofi Yeboah, der die App in Ghana untersuchte und fügt hinzu, dass populäre Nachrichtenseiten wie MyJoy Online und CityFM komplett fehlen. Die Daten aller unter FreeBasics erreichbaren Webseiten werden durch die Facebook-App geleitet. Darüber hat Facebook Zugriff auf die Nutzungshäufigkeit und Nutzungsdauer sowie die gelesenen Inhalte auch bei Drittanbietern. Vorzeigeprojekt M-Pesa. Kenia gilt als Silicon Savannah, sozusagen Afrikas Antwort auf das Silicon Valley der USA und Indiens Bangalore. Dortige Kundinnen eines Telefondienstanbieters hatten Telefonguthaben, das an andere Nutzerinnen versendet werden kann, in ein Zahlungsmittel verwandelt. Wer Geld brauchte, dem wurde Airtime überwiesen, die er dann mit Bekannten oder Nachbarinnen gegen Bares eintauschen konnte. Eine britische Nichtregierungsorganisation entwickelte daraus ein System zur Verwaltung von Kleinstkrediten. Schließlich kam bei der afrikanischen Vodafone-Tochter Vodacom, der Mutter von Safaricom, jemand auf die Idee, das Ganze zu einem Geldüberweisungssystem auszubauen. Der Name setzt sich zusammen aus dem Kürzel M für Mobil und dem aus dem Swahili stammenden Wort Pesa für Bargeld. Bereits nach einem Jahr nutzten 2 Millionen Menschen das Transfersystem. Die große Mehrheit war bis dahin von den herkömmlichen Geldinstituten links liegen gelassen worden. Wie in den meisten afrikanischen Staaten verfügten kaum 10% der Haushalte über ein Bankkonto. Gut 10 Jahre nach seinem Start hat sich M-Pesa heute zum mit Abstand beliebtesten bargeldlosen Zahlungsmittel des Landes entwickelt. Jetzt kann man in Cafés, an Tankstellen oder bei Straßenhändlerinnen per Handy zahlen. Auch die monatliche Stromrechnung oder das Schuldgeld lässt sich so begleichen, da das Unternehmen vom Gesetzgeber nicht als Bank, sondern als Kommunikationsdienstleister betrachtet wird, hat der Staat die Summe pro Transfer auf 1.400 US-Dollar beschränkt. Sein Siegeszug hat das Geldüberweisungssystem auch in anderen Staaten des Kontinentes fortgesetzt. Inzwischen sind mehr als 140 Anbieter in 39 afrikanischen Staaten aktiv. Und auch nach Albanien und Rumänien wurde die Technik mittlerweile exportiert. Angebote wie M-Pesa und seine darauf aufbauenden Dienste kommen vor allem der afrikanischen Mittelschicht zugute, jener Gruppe von Menschen, die jährlich über mehr als 5.000 US-Dollar verfügen. Diese Gesellschaftsschicht wächst. Doch das große Problem Afrikas ist seine Unterklasse, die in absoluten Zahlen ebenfalls wächst. Menschen, die von 2 US-Dollar und weniger am Tag überleben müssen. In Kiberia, einem der größten Slums in Nairobi, gibt es mittlerweile eine den gesamten Slum abdeckende WLAN-Verbindung, für die man 8 Cent pro Stunde oder 12 Euro pro Monat zahlen muss. Genutzt wird sie hauptsächlich für Wetten und Glücksspiele. Dies wird vorherrschend als einzige Exit-Strategie empfunden, der Armut entkommen zu können. Die vermeintlich segenreiche digitale Vernetzung transformiert durchaus Machtstrukturen. Sie bietet den Abgehängten und Überflüssigen jedoch keineswegs aus sich heraus echte Teilhabemöglichkeiten. Die digitale Kluft, also die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten an digitaler Infrastruktur, beschreibt die vielfältige Social Divide nur unzureichend. Das Vernichten, also das Degradieren eben jener Überflüssiger in der Schuldenfalle, funktioniert auch online. Zweifelhaftes Leapfrogging. Die Hoffnung, dass zumindest einige Länder Afrikas dank der neuen Technologie die Phase der Industrialisierung überspringen und direkt in der digitalen Moderne landen und so den ökonomischen Rückstand zum Rest der Welt aufholen können, hat sich bislang nicht erfüllt. Sie wird es auch nicht, denn der Hochglanzprospekt von Landwirtinnen, die die Bewässerung und Düngung ihrer Äcker per Drohnenanalyse optimieren können, ist ein Zerrbild, welches Infrastrukturprobleme auf eine noch zu schwache digitale Infrastruktur reduziert. Ein Trugschluss, denn insbesondere die Digitalisierung schafft kaum Jobs. Firmen mit rein digitalen Geschäftsmodellen schaffen relativ wenig Arbeitsplätze und beschäftigen oftmals hochqualifizierte Mitarbeiterinnen aus dem Ausland in afrikanischen Start-ups. Während 2007 noch weniger als 4% der Menschen in Afrika Zugang zum Internet hatten, sind es nun bereits 30%. Dennoch haben Länder wie Südafrika und Nigeria gerade die stärkste Rezession seit 2 Jahrzehnten hinter sich, ohne dass die mobile Revolution das hat verhindern können. Es geht um viel grundlegendere Probleme, wie zum Beispiel Bildung, die sich über die Digitalisierung nicht von allein lösen. Wer zu den 40% in Subsahara-Afrika gehört, die nicht lesen und schreiben können, schafft es überhaupt nicht ins Netz. Offshoring im Cower Center. Nach der Installation des Unterseekabels Atlantis II im Jahr 2000 dauerte das Routing von Sprachdaten nach Europa nicht mehr als 80 Millisekunden. Das ermöglicht eine ausreichende Verbindungsqualität, die sich nicht von innereuropäischen Telefongesprächen unterscheidet. Das war der Startschuss für eine Reihe von Callcentern, zum Beispiel in Dakar. Hier konnte insbesondere französischen Kundinnen vorgetäuscht werden, sie würden einen Telefondienst an der Servicekraft in einem Kundencenter irgendwo in Frankreich in Anspruch nehmen. Damit durften Afrikanerinnen für ausbeuterische Preise und unter autoritärer Aufsicht Telefondienstleistungen für Konsumentinnen im Westen erbringen. Voraussetzung war das Antrainieren eurozentristischer bürgerlicher Verhaltensnormen in eigens dafür eröffneten Trainingscentern, um als Callcenter-Mitarbeiterin für französische Firmen angestellt zu werden, muss insbesondere der senegalesische Akzent ausradiert werden. Auch um diesen Sektor der Offshore-Dienstleistung geht es beim Ausbau der europäischen Wirtschaftsbeziehung der von Deutschland initiierten G20-Offensive Compact with Africa. Eine Kooperation auf Augenhöhe ist hier eher nicht zu finden, neokoloniale Stereotype hingegen reichlich. Das Geschäft mit den Daten. Was hingegen tatsächlich boomt, ist das Geschäft mit persönlichen Daten. Dank M-Pesa weiß Vodacom fast alles über Vermögen und Vorlieben seiner Kundinnen, auch darüber, wo sie sich gewöhnlich aufhalten. Für Unternehmen, die sich auf den kenianischen Markt begeben wollen, sind solche Informationen Gold wert. Ebenso verkaufen Google und Facebook Nutzerinnen spezifische Informationen, zumeist an Investorinnen außerhalb von Afrika. Google bemüht sich im Bereich Big Data auf den Gesundheitssektor einen Fuß auf den Zukunftsmärkten Afrikas zu bekommen. Immerhin prognostiziert die UN, dass in 30 Jahren 25% der dann 9 Milliarden Menschen betragenden Bevölkerung in Afrika leben werden. Googles erstes Forschungszentrum in Afrika soll Ende 2018 in Accra, Ghana, eröffnet werden. Forschungsschwerpunkt ist die künstliche Intelligenz in der Gesundheit. Das in Johannesburg, Südafrika ansässige Versicherungs- und Investmentunternehmen Discovery exportiert sein Vitality-Modell mittlerweile über den afrikanischen Kontinent hinaus weltweit in 19 Ländern, in USA, Europa und Asien. Das Gesundheitsprogramm Vitality ist eines der konsequentesten Erziehungsprogramme, welches abhängig vom Bewegungs- und Ernährungsstatus der Kundin den Versicherungstarif individuell anpasst. Die Generali hat als erste Krankenversicherung in Deutschland das Vitality-Programm übernommen und mietet die Datenauswertung als Dienst beim Partnerunternehmen Discovery. Die paternalistische Gesundheitserziehung entwickelt sich zum Exportschlager, den unter anderem die europäische Versicherungsbranche zur Entsolidarisierung und Ökonomisierung des Gesundheitswesens nutzt. Die Verantwortung für die eigene Gesundheit soll individualisiert werden. Ehemals alle betreffenden Zivilisationskrankheiten werden als Konsequenz eines individuell unachtsamen Lebensstils uminterpretiert. Bewegungsarmut soll zur persönlichen Verhaltensstörung erklärt werden, die Gesellschaft so teuer zu stehen kommt, dass jeder in Eigenverantwortung dafür haften soll. Das Ergebnis sind hochmoderne, subtile Verhaltensdenkungsprogramme auf dem Gesundheitsmarkt, quasi als Reimport eines kolonialen Behaviorismus. Ansätze von Selbstbehauptung. Die Übernahme digitaler Infrastrukturkonzepte an sich und zudem nach westlichem Vorbild führt nicht zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. Das ist derzeit mehr als deutlich in Afrika. Zudem reißt die Kritik an der neokolonialen Bevormundung von Entwicklungsangeboten wie Free Basics nicht ab. Leider hat sie noch nicht, wie in Indien, dazu geführt, dass Facebook das Angebot zurückziehen muss. Im Februar 2017 hat die indische Netzaufsichtsbehörde Facebook den Betrieb von Free Basics mit Verweis auf die heftigen Widerstände und die Verletzungen der Netzneutralität untersagt. Es sind die Resistenzen und Beharrungstendenzen von einzelnen Individuen, aber auch Kollektiven, die sich dagegen wehren, die eigenen Lebensformen und Selbstverständnisse aufzugeben. Menschen, die sich gegenüber einer Verdatung verweigern, sodass Konzerne wie Facebook und Google all ihre destruktive Energie aufwenden müssen, um diese sozialen Strukturen aufzuknacken, zu verflüssigen und sie dann in eine verwertbare Isolation zu treiben. Das brachiale Durchsetzen von vorgegebenen Kommunikationsnetzen zur Lenkung stößt insbesondere dort auf Widerstand, wo die Ähnlichkeit zur klassischen analogen kolonialen Zerstörung besonders hoch ist. Den Bedürfnissen angemessene Formen der Vernetzung und damit tatsächlich selbstbestimmter und selbstorganisierter Wissenaustausch kann ganz anders aussehen. In einem regionalen Zusammenschluss mehrerer Dörfer in Südafrika tauschen die Bewohnerinnen landwirtschaftliche Erfahrung für gemeinsame Beschaffung relevante Kennzahlen über ein einfaches und robustes System, das sie zusammen mit anarchistischen Hackerinnen entwickelt haben. In jedem Dorf steht ein Rechner, auf dem die Daten lokal gespeichert sind und ergänzt werden können. Ein sich selbst synchronisierender USB-Stick trägt eine Kopie dieser Daten und wird bei jedem Besuch in eines der anderen Dörfer mitgenommen und zum Datenabgleich in den dortigen Rechner gesteckt. Fertig. Die Reisetätigkeit der Bewohnerin stellt das Netz dar. Per Datenabgleich mit dem Reisestick befindet sich auf den Rechnern der beteiligten Dörfer das gleiche, jeweils aktualisierte Wissen. Nach der Digitalisierung Afrikas kommen wir zu einem Artikel aus der Analyse und Kritik. Hier geht es um die Kohlekommission und weshalb Protest gegen die Ergebnisse dieser sogenannten Kohlekommission weiterhin protestiert werden muss. Und der Artikel heißt Klimakohlekommission vom Ende der Kompromisse und erschien am 19. Februar in der AK Analyse und Kritik Nummer 646. Also vom Ende der Kompromisse. Nach über 10 Jahren Anti-Kohle-Bewegung, nach bald 20 Klimacamps und noch viel mehr verhinderten Kohlekraftwerksneubauten, nachdem die sogenannten Radikalen von Ende Gelände bis Hampi bleibt gegen den erklärten Willen der moderaten NGOs den Begriff Kohleausstieg nicht nur salonfähig, sondern hegemonial gemacht haben, nachdem sie den Raum für zivilen Ungehorsam hierzulande massiv erweitert und den Hambacher Wald verteidigt haben, nach Jahren der erfolgreichen Bewegungsoffensive und einem gut getimten Hitzesommer war es letztes Jahr soweit. Das politische System der BRD nahm sich in Gestalt der 31-köpfigen Kohlekommission endlich der Frage an, wann steigt Braunkohleweltmeister Deutschland aus dem dreckigsten aller fossilen Brennstoffe aus, um eine hauchdünne Chance zu haben, die immer noch ungenügenden, aber im Vergleich ambitionierten Pariser Klimaziele zu erreichen. Die enttäuschende Antwort: 2038. Also erst dann, wenn das Weltklima sich schon unwiderruflich auf dem Weg in einen chaotischen Zustand befindet oder durch das Erreichen von Kipppunkten schon dort ist. Und wer jetzt ruft, das Ausstiegsdatum sei gar nicht so wichtig, entscheidend seien die anderen, weniger sichtbaren Ergebnisse der Kommission, wann beispielsweise welche Kraftwerke abgeschaltet würden oder welche Dörfer oder Bäume stehen bleiben könnten, der oder dem sei gesagt, die Pariser Klimaziele werden krachend verfehlt, weil erst 2022 ein paar lausige Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden. Zudem garantiert das, noch in Gesetze zu gießende Ergebnis, weder die Rettung des Hambacher Waldes noch die bedrohter Dörfer wie Pödelwitz, Proschim oder Kayenberg, ein wirklich und wahrhaftig miserables Ergebnis. Aber warum eigentlich? Warum hat die Kohlekommission in einer Situation, in der immer mehr Menschen den Klimawandel für eine größere Gefahr halten als terroristische Anschläge, so ein miserables Ergebnis produziert? Die kurze Antwort: weil die Kommission darauf ausgelegt war, zwischen einer Reihe verschiedener Ansprüche der Gewerkschaften und KohlearbeiterInnen, der Regionen und Konzerne, der AnwohnerInnen und des Klimas zu vermitteln. Und zwischen diesen in allen Fällen rationalen Positionen einen Kompromiss zu finden. Aus dieser Perspektive ist der Beschluss der Kommission nachvollziehbar und mit Abstrichen möglicherweise sogar das Beste, was unser kooperatistisches politisches System als Antwort auf die Klimakrise formulieren konnte. Und genau darin liegt das Problem. Hier zeigt sich, warum es dem Zentrum wie der Linken so schwerfällt, adäquate Antworten auf die Klimakrise zu formulieren. Politik, so eine ihrer langweiligsten und einflussreichsten Definitionen, ist die Kunst des Möglichen. Der Reaktionär Bismarck, dem dieser Aphorismus zugeschrieben wird, hat noch etwas zur real existierenden Politik gesagt. Mit den Gesetzen ist es wie mit den Würstchen. Es ist besser, wenn man nicht sieht, wie sie gemacht werden. In diesem Sinne stellte die Kohlekommission, die in Wahrheit Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung hieß, Nomen est Omen, den absoluten Höhepunkt deutscher Staatskunst dar. Die Kunst, allerlei gesellschaftliche Ansprüche, auch diejenigen, die sich diametral gegenüberstehen, miteinander ins Verhältnis zu setzen, zu vermitteln. Mehr noch, wer sich den Diskussionsprozess genau anschaut, erkennt, dass da wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt wurden. 4 große Ministerien hatten ihre Leute am Start. Das deutsche politische System wollte das Thema wirklich abräumen. Und trotzdem kam aus Klimaperspektive absoluter Mist raus. Und es sei daran erinnert, die Klimaperspektive hat nichts mit Eisbären zu tun. Sie ist eine Gerechtigkeitsperspektive. Denn am Klimawandel leiden, von hier aus betrachtet, vor allem Menschen an anderen Orten, die nur sehr, sehr wenig zum Problem beigetragen haben. Und wieder die Frage, warum? Na gut, die Klimaziele werden nicht eingehalten, könnte man jetzt antworten, aber so sind politische Verhandlungen halt. Die Klimas konzedieren etwas, die Gewerkschaften ebenso und die Regierung buttert das Ganze mit den notwendigen Milliarden, um die Länderfürsten und die verschiedenen am Trog sitzenden abzuspeisen. Und am Ende ist niemand ganz glücklich, aber alle haben etwas bekommen. Gibt es nicht endlich den Einstieg in den Ausstieg, mit dem die in der Kommission sitzenden Umweltverbände ihre Zustimmung zum Ergebnis begründeten? Sind ein paar Gigawatt, die 2022 abgeschaltet werden, nicht besser als gar keine Gigawatt? Und darin liegt der Trick, weil das Klima, genauer das komplexe globale Klimasystem, eben weder Umweltverband noch Gewerkschaft ist, weil es eine materielle physische Logik hat, die sich fundamental von einer Verhandlungslogik unterscheidet, entzieht sich das Klima dem Zugriff der Politik als Interessensausgleich. Das bedeutet, dass die Logik, ich gebe dir mehr Rente, du gibst mir mehr Klima, hier nicht funktioniert. Denn die berüchtigten Kipppunkte bedeuten, dass, wenn wir einmal bestimmte Ziele verfehlt haben, wir sie nicht ein paar Jahre später nachholen können. Hinzu kommt noch der enorme Zeitdruck, der das Klimathema wie auch andere globale sozial-ökologische Krisen wie den Biodiversitätsverlust von anderen politischen Themen unterscheidet. Letztere lassen sich immer noch mal auf die lange Bank schieben, lassen sich auch in 10 Jahren oder zumindest während der nächsten Legislaturperiode lösen. Wer das, wie die Kohlekommission, mit dem Klima tut, produziert vieles, aber keinen Klimaschutz. Als solches ist die Kommission ein Paradebeispiel der Dynamik, die der Soziologe Stefan Lessenich als Externalisierungsgesellschaft beschrieben hat. Die Kosten eines jeden gesellschaftlichen Ausgleichs, jedes Klassenkompromisses, jedes bisschen Krisenkorporatismus mithin des gesamten Wohlfahrtsstaats werden auch und ganz zentral von der Unterdrückung, der Ausbeutung und dem Leiden anderer Menschen anderswo erkauft. Unser letzter Artikel ist aus der Graswurzelrevolution. Er berichtet über eine Fridays for Future Demonstration während der Schulzeit in Flensburg am 8. Februar. Die nächste internationale Fridays for Future Aktion findet jetzt am Freitag, am 15. März statt. Zum Beispiel in Halle am Rübeckplatz um 12 Uhr wird es da einen Schulstreik geben. Auch Menschen, die älter sind, sollten sich für den Ausstieg aus der CO2-Produktion einsetzen und vielleicht beteiligen. Hier der Artikel aus der Graswurzelrevolution vom März. Provokant bleiben. Schülerinnen demonstrieren gegen die Klimakiller-Politik. Die neue Klimastreikbewegung hat ihre eigene Dynamik und wird durch viele Menschen getragen. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für die Zukunft der Menschheit. Weltweit demonstrieren deshalb zigtausende Schülerinnen freitags unter dem Motto Fridays for Future vor den Parlamenten und Rathäusern, statt in die Schule zu gehen. Sie sind weder an eine Partei noch an eine Organisation gebunden. Auf fridaysforfuture.de schreiben sie: Wir werden die Leidtragenden des Klimawandels sein. Gleichzeitig sind wir die letzte Generation, die einen katastrophalen Klimawandel noch verhindern kann. Doch unsere Politikerinnen unternehmen nichts, um die Klimakrise abzuwenden. Die Treibhausgasemissionen steigen seit Jahren. Noch immer werden Kohle, Öl und Gas abgebaut. Deswegen gehen wir freitags weder in die Schule noch in die Uni. Denn mit jedem Tag, der ungenutzt verstreicht, setzt ihr unsere Zukunft aufs Spiel. Ein Bericht aus Flensburg. Bei der Auftaktkundgebung zu den ersten Flensburger Friday for Future Protesten sehe ich am 8. Februar vereinzelt Parteifahnen und frage mich, wie die streikenden Schülerinnen wohl zu Parteien stehen. Eine sehr deutliche Durchsage beantwortet meine Frage. Es seien hier alle Menschen willkommen, aber Parteifahnen hätten auf dieser Demo nichts verloren. Klimawandel stopp, rufen die Schülerinnen hinter dem Fronttransparent. Eine von ihnen fängt eine inhaltliche Debatte um den Spruch an und setzt sich mit ihrem Alternativvorschlag durch. Nun rufen sie Klimakrise stopp. Ihnen sei es wichtig, die politische Dimension des Problems in den Mittelpunkt zu rücken. Über 1500 Menschen, die allermeisten Schülerinnen, sind an diesem Freitag dabei. Die größte Demonstration der Stadt in den letzten Jahren. Warum für eine Zukunft kämpfen, die es bald nicht mehr gibt? Fragen die Teilnehmenden. Auf Plakaten steht: The seasons are more irregular than my period. There is no planet B. Und time to rebel. Nicht nur in Flensburg sind erstaunlich viele Menschen auf der Straße. Insgesamt gibt es in über 50 Städten von Garmisch-Partenkirchen bis Detmold Demos. Der Klimawandel bedroht die Existenzgrundlage unserer Spezies. Die Natur braucht uns nicht. Sie wird sich anpassen. Aber wir Menschen brauchen die Natur. Wir sind auf das aktuelle Ökosystem angewiesen, betont Flo, Schüler der Viktoria-Schule in Aachen. Im Interview sagt mir Luna Renninger aus dem Orga-Team der Proteste in Flensburg, angemeldet seien 500 Menschen gewesen. Die Oberbürgermeisterin der Stadt, Simone Lange, habe zunächst behauptet, nicht in der Stadt zu sein, sei dann aber doch aufgetaucht und habe reden wollen. Die Politiker wollen von uns profitieren, ist sich Renninger sicher. Sie ist sich der Macht bewusst, die diese Proteste bundes- und europaweit haben. Auf die Frage nach Bündnissen und gemeinsamen Aktionen mit anderen Akteuren sagt sie, es sei wichtig, offen zu sein, sich aber nicht bremsen zu lassen. Verarscht fühlt sie sich von der Politik. Wir sind die fucking Zukunft, fasst sie es zusammen. Kleine Alltagsschritte seien wichtig, aber jetzt gerade ging es primär darum, mit vielen Menschen Zeichen zu setzen. Und auch darum, dabei nicht belächelt zu werden. Sie wünscht sich, dass auf ihre Inhalte eingegangen wird, statt die Proteste als Sache der Jugend zu belächeln. Ja, sie seien jung und hätten daher vielleicht auch eine andere Sicht auf die Dinge. Diese sei aber nicht weniger ernst zu nehmen. Jugenddiskriminierung nerve sie. We will go to school if you keep the climate cool, heißt es auf einem der vielen selbstgehaltenen Schilder. Wir schwänzen nicht, wir kämpfen auf einen anderen. Die Aufregung um das Schuleschwänzen hält Luna Renninger für vollkommen unangemessen. Es handele sich, so sagt sie, wahrlich nicht um ein Drama. Und auch wenn es an dieser Stelle vielleicht zu weit führen würde, wenn etwas ein Drama sei, dann das Schulsystem. Luna Renninger ist keine abgeklärte Politikerin. Ich will auch emotional sein, sagt sie. Und dass es sie wirklich ärgere, wenn Frau Lange in ihren Reden Sachen verspreche, die sie nicht halten könne. Politikerinnen hätten zwar eine unglaubliche Macht, aber gerade deswegen sei es beängstigend, wie wenig passiere. Wir können was bewirken, ist sie sich sicher. Auch die nächsten Freitage wird es Aktionen geben und am 15. März dann einen weltweiten Klimastreik. Aber sie wollen auch groß denken, nicht nur Vorwürfe machen, nicht engstirnig werden, sondern auch die guten Dinge im Blick behalten und auf ihren Treffen auch über Ziele und Visionen reden. Das war der linke Medienspiegel im März. Diesen findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de. Und Themen waren Lektionen in Gewaltfragen, der Staatsterror von 1919, der koloniale Digitalismus. Wenn ihr mehr über die D-Light bzw. das Capulco-Kollektiv wissen wollt, schaut unter capulco.blackblocks.org. Außerdem ging es um die Kohlekommission und keine Kompromisse und um Fridays for Future. Und alles dazu findet ihr online unter fridaysforfuture.de. Und tschüss.